Moin, moin, jo, hier ist euer Franz Zehnbier. Ja, und nun will ich euch mal... Jo, das ist eine komische Flasche. Das sagt ja gar nichts. Aus unserem Sendestudio direkt in eure Ohren. Die Sonntagsmorgenshow mit Tom. Jo, Nachrichten und Blödsinn, den keiner hören mag. Tschüssi, Kowski, hier von Franz Zehnbier.